Fortan war sie dabei, wenn die Menschen zur Alten auf den Berg kamen. Sie folgte ihr, wurde diese zu Hilfe gerufen. Sie ging ihr zur Hand bei allem, was zu erledigen war. Verletzungen behandeln, Brüche schienen, Zeichen in die Haut ritzen, verirrte Seelen suchen, Frauen auf die Geburt vorbereiten, die Neugeborenen den Schutzgeistern vorstellen, Abwehrzauber in Gesichter malen, Dämonen vertreiben, Ader lassen, dem Wild danken. Sie gab Rat und schlichtete Streit. Bald wendeten sich die Menschen zuerst an sie. Die Alte lächelte. Eines Tages kam die Alte nicht zurück. Sie war gegangen, um Schildkröten zu fangen und Kräuter zu suchen. Man suchte nach ihr. Die Schülerin sandte ihre Seele aus, um die Lehrerin zu finden. Sie legte ihren Kopf in den Nacken, bis die Schatten über sie kamen. Dann saß sie, wie sie immer saß, nach vorne gebeugt, den Oberkörper leicht wiegend, und ließ die Seele suchen. Doch wo sie auch hinwanderte, sie begegnete immer nur dem Rehbock. Und endlich verstand sie dessen Botschaft. Es ist gut. Du bist es nun. Für Trauer war kaum Zeit. Es war kein gutes Jahr. Kalt und viel Regen. Sie musste den Menschen helfen, ob sie in ihrem Zelt saß oder draußen. Sie befolgte immer dieselbe Prozedur. Sie nahm vor einem Pfahl Platz, der sicherstellte, dass sie nicht nach hinten fallen konnte. Damit hatte sie unliebsame Erfahrungen gemacht. Dann nahm sie die Kette aus Zähnen von der Stirn, sie fixierte mit ihren blauen Augen ihr Gegenüber, befragte es, was schmerzte, was Sorgen oder Nöte bereitete. Sie hörte zu und hörte zu. Irgendwann legte sie den Kopf zurück in den Nacken, drehte ihn langsam nach rechts. Es dauerte eine Weile, dann spürte sie, wie ihre Augen das Drama aufführten. Sie richtete sich auf. Sie musste es gar nicht sehen. Sie fühlte, wie ihr Gegenüber beim Anblick der rollenden Augen versteinerte. Dann lehnte sie sich nach vorne, um zu entspannen.